Ich hab so Hunger. Aber ich darf noch nichts essen, sonst darf ich nachher nichts mehr essen. Das ist ja alles ganz grauenvoll. Und damit herzlich willkommen zum Klopsi-Cast Nummer 39. Morgen habe ich wieder ein kleines Jubiläum. Ist das nicht erfreulich? Hier ist alles sehr merkwürdig. Es schien die Sonne. Nee, heute Morgen hat es geregnet, so Fieselregen. Dann schien die Sonne und es ist eigentlich gar nicht kalt. Deswegen war es auch echt verwunderlich, dass es dann gerade so eine Art Schneesturm hier gab. Ist natürlich alles sofort geschmolzen und jetzt scheint wieder die Sonne. Es ist sehr merkwürdig. Ich glaube nicht, dass das mit rechten Dingen zugeht. Ich glaube, das sind die Chemtrails, die da. Die BRD GmbH ersprüht, um mich zu verunsichern. Ja, ich fürchte, das ist so. Und jetzt lese ich dir vor, die schönsten aluhutigen Sachen, die ich heute gesehen habe. Verschwörungstheoretiker haben meistens. Mir ist nicht so ganz klar, wieso dieses Ding gerade völlig grundlos die Aufnahme abgebrochen hat. Also lese ich jetzt nochmal vor, aber vermutlich war das die NHNBO. Ja. Verschwörungstheoretiker haben meist recht, das ergab eine Studie. Also mal den Ball flach halten und bei der Wahrheit bleiben. Chemtrails gehören zur NBO, macht alleine 60% aus, Impfstoffe sind giftig und so weiter. Entweder tut nur so dumm oder ihr seid es. Schrieb einer in ein Truther-Forum. Das Erdbeben wurde durch die Wetterwaffe HAARP ausgelöst. Es werden Skalarwellen zentriert auf einen Punkt platziert. Die Frequenzwellen lösen dann ein Erdbeben aus. Nur ein Ausrufezeichen. Im Zeitraum vom Zweiten Weltkrieg wurde angeblich damit schon experimentiert. Die Chemtrails können für verschiedenste Dinge benutzt werden. Wetter beeinflussen und auch Wetterkriege. Mit Harpwellen. Damit können auch gezielt Menschen und Tiere getötet werden, indem die Harpwellen mit Aluminium angereicherten irgendwelchen Parasiten bestrahlt werden. Je nach Stärke der Welle geht das schleichend bis in etwa 5 Minuten. Die Vogelschwärme, welche tot abgestürzt sind und angeblich unerklärlich ist, war ein Test auf genau diese Art zu töten. Es wird angeblich dann ab 2018 die NWO das Project Blue Beam starten, wofür die verschiedenen versprühten Nanoteilchen und Chemikalien in der Atmosphäre als 3D-Leinwand verwendet wird. Satzbau nicht unsere Stärke ist. Die Aluminium-Nanopartikel werden durch die Haut und durch das ständige Einatmen vom Körper aufgenommen, was in der Lunge COPD hervorrufen kann, sowie generell, dass ihm das Krebsrisiko immens ansteigt. Ich finde es auch gut, dass die denken, dass es so eine Art NWO-Gesellschaft gibt. Also, die nennen sich dann auch selber so. Hier ein schöner Dialog. Einer fragt, wie erklärst du dir denn das Pendulum-Experiment? Dieses besagt, dass die Schwerkraft nicht vom Erdmittelpunkt ausgeht, sondern dass sie in der äußeren Hülle liegt. Darauf der andere. Ich werde versuchen, mich medial mit der Frage auch ein Stück weit auseinanderzusetzen. Ich kann nur das beschreiben, was ich sehe oder fühle, beziehungsweise was mir meine geistigen Lehrmeister zeigen. Ich arbeite in meiner Heilarbeit unter anderem mit der Ausrichtung am Magnetkern oder der Magnetachse der Erde. Ich bekam dies von der geistigen Welt gezeigt und es wirkt äußerst heilsam. Um so arbeiten zu können, muss ich mein Ego und Gedanken, Konzepte meines bewussten Verstandes für die Dauer der Energiearbeit oder der Channelings beiseite legen. Ja, das hätte man noch sonst nicht gemerkt. Ja, das war die Sache, auf die ich heute stieß, die mich sehr amüsiert haben. Und so. Ja. Ansonsten habe ich auch gar nicht mehr so richtig viel interessante Dinge zu erzählen. Ich meine, das habe ich ja selten, aber. Ne? Ja. Also, mein Herz, dann wünsche ich dir noch einen schönen Resttag. Und dann sprechen wir uns heute Abend. Gell? Ja. Also ganz viele Küsse und viel Liebe. Dein Klops. Vermin of grace.